2.2 1. Wann stehst du am Sonntag auf? 2. Von wann bis wann arbeitest du? 3. Wann machst du Mittagspause? 4. Wann gehst du schlafen?